Hause steht dir Sinn. Und du stehst mitten drin. 18 Jahre oder älter. Und es wird auch immer kälter. In Schaufenstern spiegelt sich das Leben. Leute, die nach Gewinn nur streben. Du stehst außen nebendran. Keiner sieht dich auch nur an. T-E-L-T für dich hier nicht. T-E-L-T für jedermann. T-E-L-T in der BAD. T-E-L-T in FFN. Stadt, in der jeder eine Arbeit hat. Jeder außer dir allein. Nirgendwo passt du da rein. Siehst den Luxus, hast kein Geld. Ein Fremder in der neuen Welt. In den Häusern schluchten lebst du. Zwischen McDonalds und Kung Fu. Fährst herum mit deinem Rad. Irgendwie bist du alles satt. Hey, hey.